Bis dann. Viel Glück. Er stand auf, entschuldigte sich und ging raus, begleitet von seinem Nelkenduft. Felix sah auf die Uhr. 2:30. Er erinnerte sich, dass er eine Verabredung zu einem Essen im Restaurant Arroyo in Richtung Tlalpan hatte. 2:00. Bei dem Verkehr würde er mindestens eine Stunde dahin brauchen. Als er den Vorraum betrat, war Senorita Malena schon gegangen. Das übrige Ministerium für Industrieförderung schien wie eine Uhr zu funktionieren, reibungslos, lautlos. Normaler Büroschluss war zwischen 2:30 und 3:00 nachmittags. Er brauchte nach Tlalpan etwas länger als die vorgesehene Stunde am Steuer seines Chevrolet. Es war Freitag und viele Leute waren nach Cuernavaca unterwegs für ein langes Wochenende. Von der Straße aus hörte man schon die Mariachis des Restaurants. Er versuchte, sich an den Anlass des Essens zu erinnern, während er den Wagen einparkte. Er zitterte. Er schon gar nicht, durfte sich den Luxus gestatten, auch nur irgendetwas oder irgendwen zu vergessen. Aggressiv.